die göttliche komödie von dante das fegefeuer achtzehnter gesang ein ziel gesetzet hatte seiner rede der hohe lehrer jetzt und blickte forschend ins antlitz mir ob ich zufrieden scheine und ich von neuem durst annoch gepeinigt schwieg äußerlich zwar doch im innern sprach ich wohl wird's ihm lästig wenn zu viel ich frage doch jener echte vater als er wahrnahm mein schüchtern wollen das sich nicht entdeckte gab durch sein sprechen mir den mut zu sprechen drob ich o meister so belebt mein blick sich in deinem licht daß klar ich was mir deine schlußfolge reicht und schildert unterscheide drum ich dich süßer teurer vater bitte daß du die liebe mir erklärst auf die du zurückführst jede gut und böse handlung auf mich begann er richte des verstandes geschärfte blick und offenbar wird sein dir der blinden wahn die sich zu führern machen die seele die geschaffen schnell zu lieben ist allem wohlgefällgen leicht beweglich wenn vom gefallen wirklich sie geweckt wird aus wahrem wesen schöpft ein abbild eure auffassungskraft das sie in euch entfaltet so daß die seele nach ihm hin sich wendet und wenn sich diese so gewandt ihm zuneigt ist liebe solche neigung ist natur dann die durch gefallen neu in euch sich anknüpft und wie das feuer sich zur höh beweget weil seiner form nach es dorthin zu steigen erzeugt ward wo's zumeist dem stoff nach dauert also gerät dann die gefangne seele in des begehrens geistige bewegung nie ruhend bis ihr genuß gab das geliebte daraus kannst du ersehn wie sehr die wahrheit den leuten ist verborgen die behaupten daß jede lieb an sich ein löblich ding sei denn stets vielleicht mag gut ihr stoff erscheinen doch keineswegs ist jedweder abdruck darum allein schon gut weil gut sein wachs ist durch deine wort und durch mein folgsam denken entgegnet ich ward liebe mir enthüllet doch dies macht mich nur mehr von zweifeln schwanger denn wird von außen lieb uns angeboten und geht mit anderm fuße nicht die seele geht grazie oder krumm ist's ihr verdienst nicht und er zu mir so viel hier die vernunft sieht kann ich dir sagen doch für weitres harre bloß auf beatrix dies ist glaubenssache die substantielle form die von dem stoffe ist unterschieden und mit ihm vereinet hat stets in sich spezifische kraft verschlossen die unbetätigt nicht erkannt kann werden noch anders sich als durch die wirkung zeiget gleichwie durch grünes laub am baume leben drum wo die wissenschaft der urbegriffe euch herkommt weiß man nicht noch das verlangen des urbegehrbaren die in euch wohnen gleichwie der trieb den honig zu bereiten ist in der bien und solches urbegehren kann weder lob noch tadel je verdienen damit nun jedes andre dem sich eine ward eingeboren euch die kraft des rathes die der einwilligung schwelle soll bewahren jen ist der urgrund draus in euch der anlaß zu jeglichem verdienst entspringt nachdem sie gut oder böse lieb annimmt und abwirft die sinnend bis zum grunde drangen wurden der eingebornen freiheit inn und haben daher der menschheit sittlichkeit gelassen gesetzt darum daß jede lieb entglimmend in euch auch durch notwendigkeit erstehe ist es in eurer macht doch sie zu zügeln die edle kraft meint unter freiem willen beatrix drum sieh zu daß du dir's merkest wenn jemals dir davon sie sprechen sollte der mond der fast bis mitternacht gezögert ließ uns die sterne seltener erscheinen und einem kessel gleich der ganz erglühet lief wiedern himmel er durch jene straßen die dann die sonn entzündet wenn der römer sie zwischen sarden sieht und korsen sinken und jener edle schatten der den namen pietola über Mantuas Stadt erhöhet, hat also mir der Last beschwert entnommen, drum ich, der klar und offene Belehrung auf alle Fragen jetzt erhalten hatte, dem gleich ward, dem vor Schlaf der Sinn entschwindet, doch solche Schläfrigkeit ward mir urplötzlich von Volk geraubt, das, hinter unserm Rücken im Kreise laufend, nun auf uns herzukam und wie Ismenus einstens und Asopus sahen längs dem Strand nachts rasendes Gedränge, wenn die Thebaner Bacchus Hilfe brauchten, dem ähnlich dreht in diesem Kreis die Schritte nach dem, was ich von ihnen sah im Kommen, wen guter Will anspornt und rechtes Lieben. Stracks waren sie bei uns auch, weil im Laufe sich diese ganze große Schar bewegte und zwei, die an der Spitze, riefen weinend. Maria lief eilfertig zum Gebirge und Cäsar griff, Ilerda zu besiegen, Massilien an und eilte dann nach Spanien. Schnell, schnell, daß nicht die Zeit verloren gehe, schrien alle drauf, durch schwache Lieb, es grüne durch Fleiß zu guter Tat die Gnade wieder. O Volk, in dem vielleicht der glühende Eifer Nachlässigkeit und Säumnis jetzt ersetzet, die ihr im Gutes tun aus Lauheit zeigtet, der hier traun, nicht belüg ich euch, der lebt noch, will aufwärts gehen, wenn wieder scheint die Sonne, drum sagt, von welcher Seit uns nah die Öffnung. es waren dieß die worte meines führers und einer jener geister sprach wenn hinter uns drein du kommst wirst du die öffnung finden also voll wunsch sind wir uns zu bewegen daß wir nicht weilen können drum verzeihe wenn was gerecht uns dir unfreundlich scheinet abt war ich von sankt zeno von verona zur zeit der herrschaft jenes guten rotbarts von dem noch jammernd mailand weiß zu sprechen und einer hat schon einen fuß im grabe der jenes klosters wegen bald wird weinen und sich betrüben daß er macht drin hatte weil seinen sohn er schlimm am ganzen körper und schlimmer an der seel und schlimm geboren statt dessen rechten hirten eingesetzt hat nicht weiß ich ob er weiter sprach ob stillschwieg so weit war er im lauf bei uns vorbei schon doch dieses hört und sucht ich mir zu merken und er für jeglichen bedarf mein helfer sprach wende hierher dich sie zwei von ihnen der trägheit dort im kommen bisse geben drein hinter allen sprachen sie gestorben war erst das volk dem sich das meer erschlossen eh jordan hat erblickt die ihn ererbten und jenes das die mühen bis zum ende nicht mit anchises sohn ertragen wollte hat sich ruhmlosem dasein preisgegeben drauf als so weit von uns getrennet waren die schatten daß man nicht mehr sehn sie konnte entstand in mir ein anderer gedanke dem wieder andre entsprangen und verschiedne und so von einem irrt ich zu dem andern daß aus behagen ich verschloß die augen und so in träumen wandelte mein sinnen. 18. Gesang